Text 21. Outsourcing der Menschenverwaltung. Privatisierung in der Flüchtlingsbetreuung. Die Betreuung von Asylbewerberinnen wird von den westlichen Staaten zunehmend an private Anbieter delegiert. Der folgende Beitrag beschäftigt sich exemplarisch mit European Home Care, kurz EHC. Diese Firma bietet Betreuung in deutschen und seit einem halben Jahr auch österreichischen Flüchtlingslagern an. Von Behörden wie dem österreichischen Innenministerium werden Aufträge an Firmen und NGOs vergeben, von denen kritiklose Aufgabenerfüllung erwartet werden kann. Die Sendung entstand aus einem Artikel gleichen Titels von Irene Messinger, der in der Ausgabe 2003/2004 von Kontext 21 erschienen ist, und einem von Irene Messinger und Markus Zingerle im Februar 2004 mit dem Leiter von European Home Care in Dreiskirchen geführten Interview. European Home Care GmbH ist ein seit 1989 bestehendes Unternehmen mit rund 220 Mitarbeiterinnen und versorgt in Deutschland im staatlichen Auftrag rund 4000 Flüchtlinge in 20 Heimen, vorwiegend in ehemaligen Kasernen im Osten Deutschlands. In Österreich erregte EHC erstmals durch die Rückkehrberatung in Dreiskirchen Aufsehen, mit der sie Mitte Oktober 2002 ohne öffentliche Ausschreibung vom Innenministerium beauftragt wurde. Die deutsche Firma hatte bis dahin keine Erfahrung mit dieser sensiblen Materie und betrieb sie anfangs sehr unprofessionell, da sie glaubte, eben erst Angekommene rückkehren zu können, ohne auf den Zermürbungsfaktor Österreich zu setzen. Die Kritik, die man uns damals vorgehalten hatte, ist ganz einfach, dass wir eben ja, 20 Leute nach Hause gebracht haben. Ne? Nun gibt es aber einen Unterschied. Es ist ein Unterschied am Klientel. Ich kann keinen Neuankommenden zurückbewegen. Das kann auch die Caritas nicht, das kann auch nicht das Rote Kreuz, das kann keiner. Und das funktioniert nicht. Die müssen erst die Erfahrung machen, dass es nicht so ist. Die wir dann voriges Jahr ganz einfach beraten haben, denen wir geholfen haben, nach Hause zu kommen, sind Asylwerber, die schon einen langen Aufenthalt in Österreich hinter sich haben, die praktisch die Negativerfahrung Österreich erlebt haben, ja? Wenn sie nicht berechtigt sind, nämlich keine Versicherung, das heißt also auch kein Anspruch auf Arzt, kein Taschengeld, keine Arbeitserlaubnis, keine Unterbringung. Ja? Und wenn sie das eine ganze Zeit lang gemacht haben, dann kommen sie wahrscheinlich doch zu dem Entschluss, komm, lass uns lieber nach Hause fahren. Und dafür sind wir dann da, dass wir ganz einfach sie beraten, nochmal sagen, was darfst du und so ist das. Passiert aber alles ohne Zwang. Ohne Zwang. Das ist alles freiwillig. Absolut freiwillig. Und dann entscheidet er sich, ja, ich möchte nach Hause, dann werden wir für ihn bei den Botschaften die Papiere besorgen, die sie brauchen. Das kann manchmal sehr schnell gehen, das kann auch manchmal 3 Monate dauern. Und während dieser Zeit, bis sie diese Papiere haben, werden sie durch uns untergebracht und versorgt mit allem Notwendigen, was sie brauchen. Und dann, wenn die Papiere da sind und die Leute sind immer noch da und wollen immer noch nach Hause, werden sie von uns zum Flughafen gebracht und IOM übergeben. Dort bekommen sie dann noch ein Taschengeld für zu Hause. Je nachdem, wie weit es weg ist, und dann fliegen sie. Seit 1. Juli 2003 ist European Home Care für den Betrieb der 4 Bundesbetreuungseinrichtungen in Traiskirchen, Thalham, Bad Kreuzen und Reichenau zuständig. Das Konsortium aus erfahrenen NGOs wurde von EHC ausgebotet, denn es hatte in seinem Konzept die Kosten für die Betreuung höher als bisher angesetzt. Doch das ministerielle Schlagwort von Professionalisierung und mehr Qualität für Asylwerber misst sich offensichtlich einzig am Preis. Davor betrug der Satz für einen Tag in Bundesbetreuung pro Person 15 Euro. EHC bietet diese Dienstleistung zum Dumpingpreis von 12,89 Euro an. Bei einer derzeitigen Belegung von 1741 Flüchtlingen bedeutet dies Einnahmen von rund 673.244 Euro monatlich. Davon sind 50 Mitarbeiterinnen, hiervon wiederum 15 Sozialbetreuerinnen und die Mitarbeiter des österreichischen Wachdiensts, die Kosten für die Unterbringung sowie für die Verpflegung, Winterbekleidung, Hygieneartikel, Schulunterlagen und Transporte zu bezahlen. Glauben Sie, dass Sie in Österreich jetzt diese Betreuung bekommen hätten, wenn Sie den gleichen Preis wie das andere Bieterkonsortium angeboten hätten? Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber spekulieren, weil es ja nicht zur Tatsache steht. Die Tatsache ist, dass wir es bekommen. Und ob das der gleiche Preis ist oder nicht, wir haben es bekommen, fertig. Und wir sind bemüht von Anfang an, schon seit dem 15. Oktober 2002, also vor anderthalb Jahren mit der Rückkehrberatung, von Anfang an unsere Aufgabe ganz einfach zu erfüllen. Wir merken aber auch, dass uns ein ziemlich rauer Wind entgegenbläst. Wie viel verdient denn ihr mit den Rückkehr? Ja, das ist ja bekannt. Pro Asylwerber bekommen wir einen Satz von 12,89 brutto. Und wenn Sie sich das dann zusammenrechnen, dann bleibt am Ende nicht viel übrig. Es bleibt sehr wohl was übrig, aber eben sehr, sehr minimal. Und obendrein muss man sagen, wir haben zu 98% für Österreicher einen Arbeitsplatz geschaffen. Das zählt auch irgendwo. Die Versorgung von Asylwerberinnen ist in der Genfer Flüchtlingskonvention als Aufgabe des Staates klar geregelt. In Österreich ist damit das Innenministerium verantwortlich. Die Grundversorgung von Asylwerberinnen war in Österreich schon in der Vergangenheit nur rund einem Drittel, im letzten Jahr nur noch einem Fünftel der Schutzsuchenden zugänglich, nicht zuletzt durch die rechtswidrige Richtlinie, die Staatsbürger aus bestimmten Staaten von vornherein ausschloss. Spätestens nach dem zweiten Urteil des Obersten Gerichtshofs vom September 2003 war klargestellt, dass der Bund für die Versorgung aufzukommen hat. Statt diesen Gerichtsbeschluss umzusetzen, änderte Minister Strasser die gesetzlichen Grundlagen so, dass wiederum viele Asylwerberinnen auf die Straße gesetzt werden konnten. Im Dezember vereinbarte Strasser mit karitativen Organisationen eine Winterlösung für Asylwerberinnen. Der Weihnachtsfrieden, der die Unterbringung aller Asylwerberinnen bis Ende April sicherstellen sollte, beschert nun European Home Care ein völlig überfülltes Lager in Traiskirchen, aber auch entsprechende Einnahmen. Wer sich nach Traiskirchen begibt und den Ausführungen des Leiters von European Home Care, Eckhard Wielke, lauscht, dem offenbart sich der triste Alltag eines Flüchtlingslagers, das nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geführt wird. Es wird uns zum Beispiel vorgeworfen, dass wir kein gutes Essen hätten und alles maschinell aus Deutschland. Dieser Vorwurf ist, sage ich, nicht haltbar. Wir haben lediglich eine Komponente ausgeschaltet, nämlich die Frischfleischzubereitung. Da wir jegliche Einflussnahme oder jegliche Seuchen durch Salmonellen oder Bakterien ganz einfach verhindern wollten. Obwohl Journalistinnen nicht mit Flüchtlingen sprechen dürfen und ständig unter Begleitung eines Innenministeriumsbeamten sind, sagt eine Frau mit einem kleinen Kind an der Hand in einem unbeobachteten Moment: Lagerkatastrophe, Essen scheiße. Damit konfrontiert, mimt Wielke Unverständnis. Und wie erklären Sie sich dann, dass die Bewohner hier eigentlich alle unzufrieden sind damit? Es ist vieles in Ansicht, angesichts unserer Asylwerber bei 1741 scheiße, was sie sagen. Ne? Aber von der Grundportion her ist es ausreichend Essen. Und auch für meine Begriffe, ich esse es auch jeden Tag, es mir schmeckt. Trotzdem sehen wir viele Menschen mit Lebensmitteln ins Lager kommen, die sie wohl nicht zum Spaß von 40 Euro Taschengeld kaufen. Das Fleisch wird von der Firma Appetito aus Deutschland eingeflogen und hier aufgewärmt. Der Zufall will es, dass die Firma dem Bruder des Geschäftsführers Korte gehört. In Köln haben sich im Herbst 2002 Roma gegen die Zwangsversorgung durch Appetito mittels Blockade der Lagerzufahrt gewehrt, bis sie wieder Geld von der Stadt bekamen, um sich selbst versorgen zu können. In Dreiskirchen sind die Menschen aber auf dieses Essen angewiesen und es wird ja jeder satt. Das Lager selbst wird vom Innenministerium zur Verfügung gestellt, der laufende Betrieb ist die Sache von European Home Care. Auf den verwahrlosten Zustand des Gebäudes angesprochen, meint Wilke: Laut Ausschreibung ist es ganz einfach so, dass wir die bauliche Substanz, also die Gebäude, durch das Bundesministerium für Inneres zur Verfügung gestellt bekommen. Natürlich keine Miete zahlen, aber alle anderen Betriebskosten tragen. Das heißt, ich bin nicht befugt, dort irgendwas baulich zu ändern. Das ist auch eine Art der Betreuung, nämlich die Unterbringung, ein Klima zu schaffen, was selbst bei alleinreisenden Männern, wenn die zu viert oder zu sechs auf einem Zimmer wären, es ist ja eine ganz andere Atmosphäre, es ist ja viel wohnlicher, es ist ja auch eine Frage, da passt einer auf den anderen auf, eine Frage der Sauberkeit, dann machen die Leute auch sauber. Aber wenn sie 50 Leute auf einem Zimmer haben, tja, dann können sie so gut wie gar nichts mehr machen. Die Flüchtlinge im Lager Dreiskirchen leben in Häusern mit bis zu 900 Menschen, in Zimmern mit bis zu 50 Personen auf engstem Raum zusammen, unter miserablen sanitären Bedingungen, eine ungewisse Zukunft vor Augen, ohne zu wissen, ob und wie lange sie im Lager bleiben dürfen. Sie wurden schon bisher nicht betreut, sondern verwaltet. Menschen, die meist traumatisiert oder zumindest durch Flucht, Festnahme und Lagerleben gezeichnet sind, wird keine therapeutische Unterstützung zuteil. Nach Aussagen von Wilke sind von den momentan 1741 Menschen im Lager 2 bis 3 traumatisiert. Aber wenn Sie einen extrem traumatisierten Flüchtling haben, und den müssen Sie dann schon mal wirklich über längere Zeit fachärztlicher Obhut übergeben, ja? Weil das können Sie nicht mal nebenbei machen oder so. Ist nicht. Also da gibt es dann auch viel Unterstützung von seitens der Krankenhäuser, umliegenden Krankenhäuser. Und solche Fälle werden auch extra behandelt. Das heißt, Sie erkennen in Ihrer Betreuungsarbeit die Personen, die psychotherapeutischen Bedarf haben? Die erkennen wir. Ja? Und wir wissen auch, wo ganz einfach dringendst wirklich fachlich-medizinische Betreuung notwendig ist. Wie viele Leute betrifft es momentan von diesen 1700? Momentan sind es 2, 3 Fälle. Ja. Extrem traumatisiert. Mhm. Ich spreche extrem traumatisiert. Das sind dann schon teilweise solche Leute, die ganz einfach nicht mehr wissen, was sie machen. Folgen wir seiner Logik, müsste das Lager, das für rund 800 Menschen angelegt ist, überbetreut sein, denn nach deutschen Erfahrungen sei ein Betreuungsschlüssel von einer Betreuerin für 100 Flüchtlinge mehr als ausreichend. Die Schulung der Mitarbeiterinnen sei EHC wichtig, doch scheint sich diese auf interne Besprechungen mit Kolleginnen aus der Geschäftszentrale in Essen zu reduzieren und dass sie regelmäßig darauf hingewiesen werden, dass alle Schutzbefohlenen gleich zu behandeln seien. Sicherlich werden unsere Mitarbeiter geschult. Ja. Sie werden ständig auch hingewiesen über den Umgang mit Asylbewerbern. Ja. Gleichberechtigtes Behandeln, es sind Schutzbefohlene. Keinerlei Übergriffe, keinerlei Machtmissbrauch, wobei wir gar keine Macht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber arbeiten Sie doch mit den erfahrenen NGOs in Österreich zusammen? Im Schulungsbereich? Nein. Wissen Sie, wir als Firma arbeiten in Deutschland sehr wohl mit NGOs zusammen. Mit dem Roten Kreuz, mit der Arbeiterwohlfahrt und mit allen möglichen kirchlichen Einrichtungen haben wir kein Problem. Aber wir werden in Deutschland auch behandelt als gleichberechtigte Partner, weil es in Deutschland gang und gäbe ist, dass Privatfirmen diese Sachen betreiben, Unterbringung, Versorgung und, und. Und hier in Österreich ist es eben so, dass man ständig und immer überall nur negativ berichtet. Und gucken Sie mal, was ist denn passiert, seit Anfang wir in Österreich sind? Rückkehrberatung Haus 2, Medienrummel ohne Ende, Negativberichte, Negativberichte. Containerdorf, Medienrummel ohne Ende, Negativberichte, Negativberichte, wo eigentlich gar nichts ist, wo man einfach einen Vergleich gemacht hat nach einem Monat, wie ein Homecare mit NGOs, das ist doch ja wohl nicht wahr, ne? Haben Sie für sich selbst oder für European Homecare sowas wie so Mindeststandards, die Sie versuchen in Ihren Häusern jetzt auch mit den Erfahrungen in Deutschland, die Sie umsetzen wollen? Wir haben Mindeststandards. Die sind auch, können Sie nachlesen bei uns im Internet auf unserer Homepage. Da stehen die alle drin. Unternehmensphilosophie. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Für uns ist diese Aussage keine leere Floskel, sondern sie bestimmt unseren Arbeitsalltag. Ein vertrauensvoller und partnerschaftlicher Umgang miteinander auf der Basis der Achtung vor der Persönlichkeit des Einzelnen ist besonders bei der Betreuung sozialer Randgruppen von entscheidender Bedeutung. Das gilt aber auch für die Zusammenarbeit der Mitarbeiter untereinander und mit den zuständigen Behörden. Diese Einstellung hat uns zum Erfolg geführt. Wir können daher betriebliche Erfahrung mit der Fachkompetenz, dem Engagement und der Flexibilität unserer Mitarbeiter und unserer wirtschaftlichen Kompetenz verbinden. Dadurch sind wir in der Lage, als Dienstleister für die öffentliche Hand bei hoher Betreuungs- und Versorgungsqualität zu mehr Wirtschaftlichkeit beizutragen. www.eu-homecare.com. Die sind auch, können Sie nachlesen bei uns im Internet auf unserer Homepage, da stehen die alle drin. Gleichbehandlung aller, und zwar freundliche Gleichbehandlung. Und da passe ich auf, dass das schon passiert. Mhm. Da Asylwerberinnen nicht arbeiten dürfen, besteht die einzige legale Möglichkeit darin, Arbeiten im Lager für behördlich festgelegte 3 Euro pro Stunde zu übernehmen. In Deutschland liegt dieser Satz bei 1 Euro. Der Regionalleiter von SOS Menschenrechte Dreiskirchen, Klaus Neumann, betont die Wichtigkeit dieser Beschäftigungsmöglichkeit im Lager, berichtet von Schwarzarbeit in der Wiener Gastronomie um 1,20 Euro und spricht in diesem Zusammenhang von Ausbeutung. Die muss demnach wohl irgendwo zwischen diesen beiden Beträgen beginnen. Dem Innenministerium, das als Auftraggeber fungiert, erwachsen neben der Kostenfrage zahlreiche Vorteile daraus, eine Firma zu beschäftigen. Ein abhängiges Dienstleistungsunternehmen stellt keine lästigen menschenrechtlichen Fragen oder plädiert gar für die Einhaltung von Mindeststandards. Eine Privatfirma lässt auch sicherlich keine öffentliche Kritik an den katastrophalen Zuständen im Lager verlauten. Sollte die Situation eskalieren, wie im Sommer 2003, als es zu einer Massenschlägerei gekommen war, die ein junger Tschetschene mit dem Leben bezahlt hat, oder wie bei den kürzlich verlauteten Vorwürfen der Vergewaltigung sowie Folter und Misshandlung, ist es für Strasser praktisch, sich auf das Versagen der Privatfirma ausreden zu können. Die Verantwortung wird abgeschoben. Diese Strategie bietet sich auch für European Homecare an, wenn es um die Vergewaltigung einer Asylwerberin durch einen Mitarbeiter des von ihr engagierten Wachdienstes geht. Ich finde es nicht fair. Wenn Tatsachen aufgedeckt werden, die nicht in Ordnung sind, dann soll man das tun, bitteschön. Und zu 100% soll man das aufklären. Gibt es gar keine Frage. Aber man muss auch irgendwo uns wieder mal arbeiten lassen. Und man muss irgendwo wieder mal den Sturm da rausnehmen. Das dient nämlich nicht unbedingt den Asylwerbern. Diese Hektik, die veranstaltet wird, dieses ständige Medienpräsenz und. Und ich kann doch jetzt nicht irgendjemanden verurteilen, wenn es keinerlei Beweislast gibt. Das ist genauso, als wenn sie einen Unschuldigen einen Kopf abhauen. Und so ist es bei der ganzen Geschichte zu meinen Mitarbeitern. Wilke behauptet im Interview, dass die Ermittlungen gegen den angeblichen Täter eingestellt seien, während dieser weiterhin in Untersuchungshaft sitzt und von einer Einstellung der Ermittlungen nicht die Rede sein kann. Mediales Herunterspielen und Anlassverbesserungen ändern nichts an den strukturell angelegten und fast zwangsläufig skandalträchtige Vorfälle produzierenden Zuständen. Heinz Batzelt, Generalsekretär von Amnesty International Österreich, sieht sich aufgrund der Foltervorwürfe gezwungen, Dreiskirchen als ein Lager zu qualifizieren, in dem Angst und Einschüchterung herrschen. Keine gute Reputation für EHC. Doch EHC ist bereits mit der spanischen und englischen Regierung in Gesprächen über weitere Aufträge und sieht auch in der Osterweiterung eine Chance. Wir sind doch jetzt in der Europäischen Union. Und jedem Unternehmen steht es ja offen, zu expandieren, ja, sich zu vergrößern, sich in ein anderes Land zu begeben. Und je nachdem, in welchem Land es eine Ausschreibung geben wird, werden wir uns natürlich an der Ausschreibung beteiligen. Weil auf diesem Gebiet ist ja nicht so wie beim Bau oder wie bei einer Klempnerei, sondern auf diesem Gebiet geht es nur über öffentliche Ausschreibung. Selbstverständlich existieren Kontakte zu anderen Ländern. Wir haben uns dort auch vorgestellt. Wenn es dort eben Ausschreibungen geben wird, werden wir uns daran beteiligen. Das ist aber vollkommen egal, ob es jetzt im westeuropäischen Rahmen sein wird oder ob es zukünftig im osteuropäischen Rahmen sein wird. Ja. Ich sag mal, die Flüchtlinge sind in ganz Europa. Das wissen wir, das wissen Sie, das weiß ich. Die sind in Österreich, die sind in Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande, die sind also in jedem Land. Und mit der Osterweiterung, oder sagen wir so, sie sind ja auch jetzt schon in den Beitrittsstaaten. Ja? Ob das Slowakei ist, Tschechien, Polen, sie sind ja schon dort. So, ja? Und auch diese Länder werden irgendwann, bin ich persönlich überzeugt, dazu übergehen zu sagen, okay, wir übergeben es an private Betreiber. Standards. Die sind auch, können Sie nachlesen bei uns im Internet auf unserer Homepage, da stehen die alle drin. Diese Mindeststandards setzen wir natürlich immer entsprechend der Gegebenheiten um. Qualitätsmanagement. Wir haben einen hohen Anspruch an die Qualität unserer Arbeit. Ob wir dies auch tatsächlich umsetzen können, haben wir als erster privater Dienstleister im sozialen Bereich 1999 und 2003 von Fachleuten der DEKRA durch ein Zertifizierungsverfahren nach ISO 9001 prüfen lassen. Als Grundlage dieser Untersuchungen dienen die jeweiligen Definitionen unseres Managementsystems mit genauen Organisations- und Prozessablaufplänen für die Verwaltung, Unterbringung, Betreuung, Verpflegung und Versorgung sozialer Randgruppen. Besonderen Schwerpunkt legen wir hierbei auf die Qualifizierung und Motivierung unserer Mitarbeiter. www.eu-homecare.com. In Bezug auf die Aufgaben ist EHC flexibel und hat keine Skrupel, Aufgaben zu übernehmen, die NGOs bislang ablehnten. Wenn sich ganz einfach andere Bereiche anbieten, die wir selbstverständlich mitmachen können, dann werden wir das tun. So wie eben gegenwärtig wir auch eine Sozialbetreuung machen in einer Abschiebeeinrichtung in Deutschland. Ja. Und wir sind auf alle Fälle für alles bereit, was in diesem Zusammenhang mit dem Asylwesen generell steht, zu tun. Wobei wir uns als Firma strikt und streng aus allen hoheitsrechtlichen Aufgaben heraushalten. Dazu sind wir einfach nicht befugt. Aber das heißt, Sie können sich zum Beispiel die Aufgaben wie die Rückkehrberatung in Ausreisezentren, Schubgefängnissen oder so durchaus auch vorstellen? Wenn der Auftraggeber oder der Dienstherr das möchte und das ausschreibt, und wir werden uns daran beteiligen, und wenn das von seitens, je nach Ausschreibungskriterien, von seitens des Preises, der Qualität, der Quantität passt und wir den Zuschlag kriegen, dann werden wir es tun. Wilke sieht beispielsweise kein Problem darin, die Betreuung in Schubhaft mit Rückkehrberatung zu kombinieren. Dass es keine freiwillige Rückkehr aus der Zwangssituation in Schubhaft geben kann, sieht er nicht. Glauben Sie, dass eine freiwillige Rückkehr aus der Schubhaft möglich ist? Wenn Leute sich aufhalten, Flüchtlinge sich aufhalten in einer Schubhaftanstalt, dann ist das nicht von uns gewollt, sondern dann ist das von Staats wegen, also der hoheitsrechtliche Aufgaben. Das heißt, die Exekutive oder wer auch immer in welcher Nationalität, jedenfalls vom Staat, hat die Leute aufgegriffen, sind der Meinung, sie gehören in die Schubhaft, das ist auch nur eine rein staatliche Entscheidung. Mhm. Dann sitzen die Leute in der Schubhaft. Sicherlich können sie da nicht rein und raus, wie sie wollen. Aber auch diese Menschen in der Schubhaft brauchen dann eben eine Betreuung. Sie brauchen eben dann genauso, sind genauso lange dort, bis sie irgendwie die Papiere haben. Und das kann manchmal lange brauchen. Also brauchen sie Beschäftigung, wie eben Freizeitbeschäftigung, Sport, Tischtennis, Volleyball. Oder eben, dass man dort Handwerksbetriebe hat, wo sie gewisse Aufgaben machen können, wo sie sich nebenbei ein Taschengeld verdienen können. Können Sie nachlesen bei uns im Internet auf unserer Homepage, da stehen die alle drin. Wir haben in Deutschland zum Beispiel unterschiedliche Bedingungen. Ja? Das eine Bundesland will eben extrem hohe soziale Betreuung, das andere mittelmäßige, die nächsten wollen gar keine. Im Rahmen dieses Qualitätsmanagements haben wir auch unsere Verpflegungseinrichtungen untersuchen lassen und bescheinigt bekommen, dass wir das HACCP-Konzept in Anlehnung an die Lebensmittelhygieneverordnung wirksam anwenden. www.eu-homecare.com. Mit 1. Mai tritt das neue Asylgesetz in Kraft, aufgrund dessen nur die wenigsten Flüchtlinge zum Asylverfahren zugelassen werden. Der Großteil kann dann gleich abgeschoben werden. Durch diese Reduzierung der Asylwerberinnenzahl kann Strasser die gemeinsam mit den Ländern finanzierte und bereits unterzeichnete Grundversorgungsvereinbarung umsetzen. Diese widerspricht allerdings in vielen Punkten der EU-Richtlinie, nach der alle Asylwerberinnen ab 5. Februar 2005 untergebracht werden müssen, denn auf die staatliche Versorgung besteht weiterhin kein Rechtsanspruch. Diese faktische Abschaffung des Asylrechts bedeutet für die privatisierte Flüchtlingsbetreuung lediglich eine Änderung des Geschäftsfeldes. In Lagern wie Dreiskirchen erhöht sich wahrscheinlich nur die Durchlaufgeschwindigkeit. Hinzu kommen werden ein erhöhter Aufwand für die Sicherheit, da ein unbegründetes Verlassen des Areals untersagt ist, und neue Aufgaben in der Rückkehrberatung, an denen European Homecare sicherlich auch wachsen wollen wird, um sich gegen die anderen international tätigen Mitbieter behaupten zu können. Die Erstaufnahmeeinrichtung ist wiederum nicht meine Angelegenheit. Die Erstaufnahme ist eine Umorganisierung der Abläufe von seitens hoheitsrechtlicher Aufgaben. Mhm. Ja? Es bleibt immer nur die Betreuung am Ende. Am Ende bleibt die Betreuung. Der Staat stellt sich das anders vor, er will das vereinfachen, er will das zügig gestalten, was ja auch allgemein gefordert wird. Aber wir selbst können uns da nicht dran beteiligen, wir dürfen uns auch nicht dran beteiligen. Für uns bleibt immer nur die Betreuung. Ob sie in der Rückkehrberatung sind, ob sie anerkannt sind, ob das Asylverfahren noch läuft, das ist vollkommen egal. Wenn das BMI sagt, EHC oder European Homecare, ihr habt die Leute unterzubringen, dann bringen wir sie unter, dann werden wir sie verpflegen, versorgen, betreuen. Und wenn es heißt, ihr habt sie zu transportieren in die Gasthöfe und dann dahin, dann werden wir das tun. Aber das sind die zwei Sachen. Am Anfang steht hoheitsrechtlich und am Ende steht hoheitsrechtlich. Und zwischendrin ist nur die Betreuung. Standards. Die sind auch, können Sie nachlesen bei uns im Internet auf unserer Homepage, da stehen die alle drin. Aber das Grundziel ist, in allen Einrichtungen, die wir haben, und das ist uns Gott sei Dank in Deutschland soweit auch gelungen, die gleichen Standards hineinzubekommen. Angebotspalette. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung können wir alle Dienstleistungen anbieten, die für die soziale Betreuung, Unterbringung, Versorgung und Verpflegung sozialer Randgruppen unerlässlich sind. Die Referenzschreiben unserer Auftraggeber belegen die hochwertige Qualität unserer Arbeit. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für die folgenden Serviceleistungen, die wir Ihnen sowohl als einzelne Module oder auch als Gesamtpaket anbieten können. Soziale Betreuung von sozialen Randgruppen. Perspektivenabklärung für ausländische Flüchtlinge, Immobilien für die Unterbringung sozialer Randgruppen, Unterbringung von sozialen Randgruppen, Verpflegung von sozialen Randgruppen in Unterkunftseinrichtungen, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Verbrauchsmaterialien etc., Verwaltungssoftware für das Betreiben von Unterkunftseinrichtungen, Projektberatung bei der Entwicklung und Realisierung neuer sozialer Konzepte. Nutzen Sie die Vorteile vom Public-Private Partnership auch für Ihre Behörde. www.eu-homecare.com. Andere internationale Organisationen im Migrationsgeschäft sorgen für die Umsetzung einer restriktiven Asyl- und Rückkehrpolitik, die Sicherung der Festung Europa und die Zerschlagung der Fluchtrouten nach Europa. Das ist wie jedes andere Unternehmen auch. Man versucht sich zu vergrößern und zu erweitern. Die International Organization for Migration oder das International Center for Migration Policy Development betrachten die nationalen Regierungen als ihre Kunden, für die sie selbstverständlich alles machen können. Vermehrt steht nicht der Schutz der Flüchtlinge, sondern das vermeintliche Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung im Vordergrund. Bei der Verwahrung in Abschiebegefängnissen profitieren Firmen wie der weltweit zweitgrößte Sicherheitskonzern Group 4 Falk, der unter anderem 6 britische Schubgefängnisse bewacht. Auch Abschiebungen werden zum Geschäft, an dem Reisebüros und Fluglinien verdienen, wenn beispielsweise die Niederlande in den nächsten 3 Jahren insgesamt 26.000 abgelehnte Asylsuchende abschieben. Die Situation in den Flüchtlingslagern interessiert abseits von Skandalen medial nicht. Die gefährliche Kombination aus Verschwiegenheit seitens der Lagerleitung und Abhängigkeiten seitens der gekauften NGOs macht es immer schwerer, Informationen zu bekommen und öffentlich Kritik zu üben. Die Asyl- und Abschiebemaschinerie funktioniert immer reibungsloser. Auch das Abschiebegeschäft könnte in Zukunft nach ministerieller Ausschreibung zu den Tätigkeitsfeldern von Privatanbietern gehören. Wielke, ehemaliger Offizier der Nationalen Volksarmee der DDR und nun Leiter einer aufstrebenden Firma, meint dazu: Der Staat verfügt die Abschiebung, nicht wir. Das dürfen wir nicht. Und dann ist es eben eine Frage, okay, Betreuung in der Schubhaft und die Rückführung ins Heimatland. So. Und alles die Aufgaben, die nicht unbedingt von Staats wegen erledigt werden müssen, nämlich eben Betreuung der Leute oder Transport der Leute, dann werden wir das tun. Wir machen ja auch heute nichts anderes. Wir transportieren ja heute schon Flüchtlinge. nämlich von Dreiskirchen, in irgendwelche Gasthöfe. Und ob das nun ein Bus ist, ein Zug ist oder ein Flugzeug, wir betreuen eben die Leute dann bis zum Schluss, bis sie in ihren Heimatländern sind. Und wenn das ausgeschrieben werden sollte, werden wir uns auch daran beteiligen. Stellenangebote. Arbeiten bei European Home Care ist nicht einfach nur ein Job. Wer bei uns mitarbeiten möchte, muss sich für ein menschliches Miteinander engagieren. Die soziale Kompetenz spielt bei uns eine wesentliche Rolle. www.eu-homecare.com. Jetzt denkt man aufgrund der hohen Belagszahlen, meine Herren, verdienen die viel Geld. Hier in Österreich ist es eben so, dass man ständig und immer überall nur negativ berichtet. Man will ja gar nicht das Positive sehen. Man will es ja nicht sehen. Outsourcing der Menschenverwaltung, Privatisierung in der Flüchtlingsbetreuung. Die Sendung entstand aus einem Artikel gleichen Titels von Irene Messinger, der in der Ausgabe 2.3 2004 von Kontext 21 erschienen ist und einem von Irene Messinger und Markus Zingerle im Februar 2004 mit dem Leiter von European Homecare in Dreiskirchen geführten Interview. Irene Messinger ist Mitarbeiterin der Deserteurs- und Flüchtlingsberatung in Wien. Die Adresse zu weiteren Informationen lautet www.deserteursberatung.at. Markus Zingerle ist Redaktionsmitglied von Kontext 21 und Aktivist der Kommunistischen Partei Österreichs. Die musikalische Untermalung der Sendung wurde mit Ausschnitten aus dem Klavierkonzert Nummer 1 von Tschaikowski sowie Black Market Science und Alma Megretta bewerkstelligt. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.